Kubinke, nach dem gleichnamigen Roman von Georg Herrmann. Berlin 1910. Meine Herrschaften, sehen Sie da drüben das unbekleidete Rasseweib? Jawohl, direkt vis-à-vis auf der anderen Straßenseite. Edelste Nacktheit. Sehen Sie, nun sind Sie sauer, weil Sie den Kopf so rasant rumgerissen haben. Bloß wegen einer Bronzefigur aus Zinnguss. Nicht für ungut, den Trick habe ich von meinem Vater. Blickfang setzen, so hatte er das stets genannt. Habe ich also Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf den Schauplatz des Geschehens gelenkt? Jawohl. Eben dieses Haus, wo die Zinkfrau über der Außentreppe thront. Bessere Wohngegend, wie Sie sehen, nicht die allerbeste, aber doch schon angehoben. Pilaster, Stucklöwen, über der Beletage Wappen mit Kranich. Parterre links flattert ein Messingbecken im Wind, was bedeutet Frisiersalon. Und hier auf unserer Seite schickt sich gerade ein junger Herr an, auf das Messingbecken zuzusteuern. Adrettenschnitt, der Mann. Pelerine, verschmiertes Köfferchen, Anfang bis Mitte 20, würde ich schätzen. Ein bisschen schusslig scheint er. Wenn nicht der dicke Polizist gewesen wäre... Hey, Merke! Nie beim Militär gestanden. Die Leute in Kaisersrock werden Sie doch wohl erst vorbeilassen wollen. Sie rennen den Tambour glatt überlaufen. Das jeden Tag vor Kaisers Geburtstag. Entschuldigen Sie, Herr Gendarme. Ich wollte zum Friseur. Was wollen Sie denn da? Sieht nur aus wie ein gepeltet Ei. Nochmals Pardon. Pardon, Pardon. Sie quatschen wie ein Franzmann. Und den Gendarme machen Sie mal auch ab. In Preußen heißt das immer noch Herr Wachtmeister. Unser Mann wartet, bis die Leute vom Militär vorüber sind. Die Obrigkeit hat ihn ermahnt, sein Wagemut ist etwas gesunken. Dann eilt er endlich über die Straße, um fast jenen einen vor dem Haus befindlichen Möbelwagen zu stoßen. Herr Löwenberg mit Gemahlin zieht heute in den zweiten Stock. Vornehme Leute. Herr Löwenberg korrigiert armkreisend den Transport der schweren Eichenmöbel. Unser Mann aber betritt den Friseurladen. Selbstverständlich, die Bartspitzen nehmen wir etwas höher. Guten Morgen, mein Herr, bitte Platz zu nehmen. Pardon, Entschuldigung, ist der Herr Chef zu sprechen? Er ist gegenwärtig nicht momentan, wird aber jeden Moment zurück sein. Legen Sie doch ab einstweilen. Eine Joltgrube. Und überall sauber. Die Tapete ist auch frisch. Dagegen der Laden von meinem alten Chef, das reinste Erbbegräbnis. Abonnentenkasten? Auch gefüllt. So hier an der Kuh stecken welche. Ja, Gegend ist gut. Nichts von wegen Bodenstraße. Schneidiger Schnurrbart in 8 Tagen, streng reell. 500 Mark bar jedem bartlosen, kahlköpfigen oder dünnhaarigen, welcher mein gesetzlich geschütztes Haarwuchsmittel Zidornin 6 Wochen ohne Erfolg benutzt hat. Zidornin. Gegen Haarausfall nur ein Rezept Zidornin. Sie wollten mich sprechen? Oh, Kubinke, Herr Zidorn. Emil Kubinke. Der Neue. Guten Tag. Also Meister, ich will Ihnen mal was sagen. Herr Markowski? Mit Ihrem verfluchten Zidornin, da haben Sie mich aber kräftig reingelegt. Sehen Sie mal die graue Strähne hier. Ja. Eine Woche nach Gebrauch. Ja, das muss in Ihrer Familie liegen, oh. Herr Markowski. Auch Ihr Großvater hatte schließlich... Mit 85 noch kein einziges graues Haar gehabt. Bitteschön. Und mein Vater auch nicht. Mit 87. Wenn ich bitten darf, Herr Kubinke, kommen Sie mal mit hinterm Verschlag. Also ewige Schererei mit den Leuten. Der Markowski soll sich mal eine neue Flasche leisten. Die Natzen immer nachfüllen, wissen Sie. Und die Reste säuern ja dann. Also, Kubinke, legen Sie sich mal richtig vor bei Damenfrisieren und bei der Haararbeit. Ja, Dann haben Sie bei mir eine Lebensstellung. Einverstanden? Jawohl. Tesch? Ja, bitte. Der neue Kollege. Tesch. Gubinke. Ja, mit dem müssen Sie auskommen, Tesch. Klar? Bring's ihn mal gleich hoch in der Kammer, aber nicht zu lange. Geht ziemlich hoch. Ja. Seien Sie froh. Früher haben wir in den Keller gewohnt, wo der Chef jetzt sein Gift kocht. Ja, die Luft ist ganz gut da oben. Aber im Winter, da hätten Sie mal hier sein sollen. Da war das so kalt, sag ich Ihnen, dass einen ordentlich die Bettdecke an den Mund angefroren ist. Lassen wir Emil Kubinke ruhig in die Höhe steigen, werfen wir unterdessen einen Blick auf die anderen Neuankömmlinge dieses Tages. Die beleibte Madame Löwenberg beugt sich eben aus dem Fenster. Max, sieh doch, dass die Ziehleute ein bisschen mehr Obacht geben. Tun sie ja, Dorothea, tun sie ja. Das will ich meinen, Herr Löwenberg. Ah! Sehen Sie? Ja, ja, die Frauen. Ja, kenne ich, habe meine neulich auch wieder mörderisch verhaut. Nicht kanten, Wilhelm, kannst die Etagere doch nicht kanten, oller Dussel. Oh, im Blick, ich zieh mal nur ein Jod unter. Wo soll denn das Spinde hin? Um Himmels Willen, in den Keller! Na, das müssen Sie einem schon sagen. Wenn es Schweinebraten wäre, hätten wir es ja gerochen. Außer Frau Löwenberg beobachtet noch ein zweites Augenpaar den Vorgang. Von einem Fenster des dritten Stockes aus. Das Mädchen, welches so aufmerksam auf die Straße starrt, ist Hedwig. Die schöne Hedwig. Nun guckt sie noch interessierter, denn nicht nur der Tesch ist aus dem Dienstboteneingang getreten, sondern noch ein neuer, ein adretter junger Mann. Warum sind sie eigentlich weg? Der Chef ist alle geworden, die Konkurrenz. Naja, der Olle hier ist soweit ganz gut. Oh. Tag, Fräulein Hedwig! Na, Sie haben's gut, den ganzen Tag in der Küche? Sie müssen ja wissen. Gestern ist ja wieder spät geworden. Naja, mit so einem Schlechter bis zwei in der Haustür, das strengt an. Na und? Ist das da Ihr neuer Kollege? Ist aber schicker wie Sie. Für schwarze Männer schwärmig. Wirklich? Nicht rot werden, sonst hat das Aas gleich Oberwasser. Ja, Fräulein Hedwig, unser Neuer ist ein ganz stolzer. Ich hab sowieso an jedem Fingerstück erzählen, wenn er drauf ankommt, tut. Aber sonst ist es ein nettes Mädchen. Bisschen gewöhnlich, wie? Hier im Haus sind überhaupt ein paar nette Mädchen. Sehr proper. Ich werde dann mal meinen Koffer auspacken gehen. Ja, tun Sie das. Wie finden Sie denn überhaupt die Bleibe? Der Chef zahlt 20 M Miete pro Monat für seine Wohnung. Und für die Kammer quetscht er uns glatt Sechser ab. Und dafür geht auch das Fenster nach vorn raus. Erwidert Kubinke und geht ins Haus zurück. Dienstbotenaufgang selbstverständlich. Diesen plebejisch wirkenden Friseurkollegen mit dem ordinären Namen Tesch würde er jedenfalls bald meilenweit abgehängt haben. Löwenbergs Einzug in die neue Wohnung nähert sich auch seinem Ende. Die Ziehmänner sind schon bei der Frage des Trinkgeldes. Mann, Sie hatten wohl Blei in der Kiste. Nicht doch, nicht doch. Das war das Buffet so am Ruf gekriegt, ohne zersehen. Hätten Sie das gedacht? Und vor lauter Freude wegen des geglückten Buffettransportes greift der Möbelträger die Löwenbergsche um die Hüfte, dass die vor Schreck Jans vergisst, einen Schrei auszustoßen. Ich habe die Vermutung, in diesem Haus wird überhaupt viel zu wenig protestiert gegen gewisse Sachen. Aber ich will nicht vorgreifen. Sehen Sie, Herr Kubinke, geht ja schon ganz gut. Für die paar Tage, die Sie erst hier sind, haben Sie schon ganz flott eingearbeitet. Ich sage das, weil mal gerade kein Kunde im Laden ist. Dass Sie sich nichts einbilden, hören Sie? Danke, Herr Zidon. Eine zweite Decke braucht er für die Nacht. Er friert, sagt er. Aber Herr Tesch... Na gut, auf eine zweite Decke soll es mir nicht ankommen. Ihr Schnitt ist sauber, korrekt. Sie machen ab heute die Außenkunden. Aber größte Pünktlichkeit bitte ich mir aus. 8:30 ist der neue Mieter von oben dran. Löwenberg heißt er. Ziehen Sie den vorläufig erst mittelstark ins Gespräch. Bei Neuer weiß man nie. Tesch, ja. Geben Sie Kubinke die Liste rüber. Stehen die Eigenheiten von den Kunden drauf? Sehr wohl, Herr Zidon. Ja, und dann, Tesch, ja. Ich gehe jetzt Rechnungen kassieren. Kann spät werden, falls meine Frau nach mir fragen sollte. In Ordnung, Chef. Warum grinsen Sie denn so, Herr Tesch? Weil der Chef Rechnung kassieren geht? Sie ahnungsloser Engel. Zielorn gibt gewissen Damen Kredit, wissen Sie? Parfüme, Schminken und Sachen, worüber man ja nicht drüber spricht. Und die Äser zahlen natürlich nicht zurück. Denn jeder Chef mahnt oder kassiert gleich an Ort und Stelle. In Naturalien. Naturalien? Ach so. Ja. Pass auf, mein Alter. Ja, wie gesagt, Kubinke, Kindern schneiden wir Mittwoch und Freitag nach 3. Herr Tesch? Ja, bitte. Wohin ist mein Mann? Ja, ich weiß man ja nicht. Ja, ich glaube, er sagte was von Rechnungen kassieren. Rechnungen, so. Ja, in der Innenstadt. Kann spät werden, hat er gesagt. Rechnungen. So, die Olle ist auch weg. Geht sich jetzt bei Kirschlikör ausheulen. Für Nachmittag haben wir Ruhe. Verduften Sie ruhig für eine Stunde. Danach bin ich dran. Und so tritt Emil Kubinke hinein ins bunte Straßenleben. Eingearbeitet schon nach ein paar Tagen und eine gute Nummer beim Chef eines soliden Salons. Zufrieden blinzelt Kubinke in die milde Sonne eines äußerst milden Februartages. Ab morgen hat er also Außendienst. Er musste Zidorns Außenkunden akkurat vors pflegebedürftige Angesicht treten. 3 Straßen weiter findet er, was er sucht. Ein Geschäft, wo es einen sogenannten Autoschal zu kaufen gibt. Ein langes Ding, das 2-mal um Kubinkes Hals reichte und Eindruck machte. Den feinen Schal umgeschlungen, so schreitet Emil Kubinke zurück, als seine Aufmerksamkeit von einem quittegelben Automobil angezogen wird. Selbiges steht am Straßenrand und vorne reißt der Chauffeur schwitzend an der Kurbel. Viele Leute stehen drumherum. Ist Ihrem Pferd schlecht geworden? Sie drehen falsch rum! So kommt keine Musik! Sie, Herr Chauffeur! Da kommt ein leerer Leichenwagen! Kutsche, halten Sie an, hier ist Kundschaft! Machen Sie den Herrn doch nicht nervös, Fräulein Emma! Herr Chauffeur, geben Sie dem Briefdreher lieber eine Nachricht an Ihre Familie mit, falls es noch dauert. Herr Schmidt, der Chauffeur will Ihnen eine Nachricht mitgeben für seine Familie. Tust wohl jetzt Post vermitteln, seit du selber nichts mehr kriegst. Wenn Sie keine ranbringen? Wenn der Schatz nicht schreibt. Was denn, der Kleine schreibt nicht mehr, Emma? Ich hab ihm abgeschrieben, war mir zu kümmerlich. Das stimmt. Also jeden deinen fiesen Schlechter ist er immer ein feiner Mensch. Ja, ist für sowas wäre ich mir zu schade. Der Schwarze da. Der könnte mir schon zusagen. Der neue Barbier von Zidorn? An den kommst du nicht ran. Herr Kubinke! Ach, das sind Sie, Fräulein Hedwig. Ich hab Sie gar nicht erst erkannt. Und fein sehen Sie aus. Ist der Schal neu? Wie gefällt's Ihnen denn so bei uns? Gut soweit. Dürfen Sie denn so einfach raus während der Geschäftszeit? Ausnahmsweise. Der Chef ist Rechnung kassieren. Ach, Rechnung. So sind die Friseure. Nee, das dürfen Sie nicht denken. Nur warum denn nicht? Was einem zukommt, muss man abkassieren. Jetzt sollten Sie Emil Kubinke stehen sehen. Ganz rot ist er geworden. Seinen unschuldigen Blick hat er zu Boden gesenkt. Während Emma und Hedwig in den Hauseingang flitzen, lässt die Röcke fliehen. Und die dünnen Röcke und die prallen Blusen wollen ihm ja nicht aus dem Sinn. Schlag 7 ist Kubinke wieder auf der Straße. Die Augen funkelnd, den Autoschal 2-mal um den Hals, so schlendert er die mit Gaslaternen bestückte Straße runter. Aber außer einigen Zingius-Amoretten und einer Balkon-Amazone ist nichts Weibliches zu sehen. Und Emil Kubinke weiß mit einem Mal, dass alles so ist wie immer. Jeder Tänzer hat seine Tänzerin, jeder Kavalier seine Dame, bloß für Kubinken ist nichts dabei. Langsam trottet er die Straße zurück, und wie er vom Hauseingang angekommen ist, hält eine Kutsche. So, hier ist es, meine Dame. In der Kutsche sitzt eine Dame mit weit ausladendem gelben Hut, vornehmem Mantel, Perlenkette. Und hübsch von Angesicht. Kubinke muss fast wegsehen. Aber Kutscher, Sie müssen mir noch den Korb mit rauftragen helfen. Ja, und wer bleibt beis Pferd? Ihr Pferd wird nicht weglaufen. Kennen Sie das Tier? Wohin soll der Korb, Fräulein? Zu Löwenberg, 3. Stock. Na, da mache ich mir ein Vergnügen draus und fass an. Ich bin hier aus dem Haus. Ach. Also, regelt sich alles. Hier, Leute! Darf ich fragen, sind Sie verwandt mit der Familie? Oh, nee, nee. Ich bin das neue Kindermädchen. Ach so. Und wer sind Sie? Ich bin auch erst ein paar Tage hier, beim Friseur. Barbier sind Sie? Ach, da müssen Sie mich am 18. frisieren. Da will ich nämlich mit meiner Freundin im Hohenzollernjarten zum Maskenball. Als Ritterin. Sehr gern. Ballfrisuren sind meine Spezialität. Oh, was? Ach, das neue Kindermädchen. Wir haben schon den ganzen Nachmittag auf Sie gewartet. Ich bin ab morgen gemeldet, ja, nicht selbstverständlich. Früher. Selbstverständlich. Meine Frau ist etwas nervös. Kommen Sie doch rein. Wie heißen Sie, mein Kind? Bertha. Aber meine Herrschaft hat mich immer Pauline gerufen. Also dann, Pauline. Bringen Sie ruhig mit Ihrem Bräutigam den Korb ins Mädchenzimmer. Ach, woher? Das ist doch der Friseur hier im Hause, nicht wahr? Ganz recht. Besten Dank auch. Bitte. Das Geld, das stecken Sie mal wieder ein. Ich hab's gern gemacht, Fräulein. Wiedersehen. Beseligt schießt Kubinke die Treppe runter. Im dunklen Flur rammt er in voller Fahrt zwei innig umschlungene Gestalten. Hey, kannst du nicht kicken? Oh, pardon. Hat er dir gelascht, Hedwig? Schatz. Warte doch, bis er ganz vorbei ist. Der Jüngling mit der Papiertolle. Der ist da bloß neidisch, Mann. Du hast so derbe Hände. Ich hab noch viel mehr. Endlich lag Kubinke im Bette. Leider schnarchte sein Kollege Tesch, sodass Kubinke nicht zur Ruhe kommen konnte. Und überhaupt waren das für einen Nachmittag doch zu viele Eindrücke. Vor seinem geistigen Auge vermischten sich die Züge von Hedwig, Emma und Pauline und er sank in sanften Schlummer. Plötzlich fuhr er hoch, weil ihm sein Autoschal den Hals abschnürte. Aber das waren nur die Nerven. Der Schal hing ganz ordentlich übern Stuhl. Ah, Herr Kubinke, guten Morgen. Guten Morgen, Fräulein Pauline. Danke. Na, haben Sie denn gut geschlafen? Oh, bei uns rum ist es verdammt kalt. Bei mir war es schön warm. Ja, bei Ihnen. Sie haben ja auch eine gute Heizung im Raum. Wie gefällt es Ihnen denn in der neuen Stellung? Keine 8 Tage bleibe ich. Der Sohn ist ja verzogen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ach, Sie wollen wieder weg? Das wird Ihnen doch nicht leid tun. Bei den vielen Mädchen im Haus. Die Hedwig fällt ja bald aus dem Fenster, wenn Sie über den Hof müssen. Na dann, lassen Sie mal das Messer spielen. Sofort, Herr Löwenberg, bitte. Wie der Blitz hantiert Kubinke um Löwenbergs Kinn. Dabei bleibt ihm aber durchaus noch dieses und jenes Auge für den Flur. Dort wedelt Pauline mit dem Staublappen eine holzgeschnitzte Ritterburg ab, welche als Relief einen Wandschmuck abgibt. Wie ein rotblonder Heiligenschein stehen ihr die Haare vom Kopf. Und sowas fesselt einen richtigen Friseur, der was von Haaren versteht. Au! Pardon, Herr Löwenberg. Und als er dann schon im Flur sein Besteck zusammenpackt, flüstert ihm Pauline zu: Vergessen Sie nicht, am 18. frisieren. Ach, wie wertig. Und wieder jagt Kubinke beseligt zum Dienstboten auf Jang. Und was sag ich? Bald hätte er wieder Zweier umgerannt. Also dann kommen Sie mit dem Einschreibebrief nochmal wieder. Hier in 12, jawohl. Ja, so dumm war Kubinkes Emil nun doch nicht, als dass er nicht bemerkt hätte, wie rot und abgehetzt der Briefdreher aussah. Und das nicht vom schnellen Treppenstein. Aber was ging Kubinke der Briefdreher an? Noch dachte er an die rotblonde Pauline, bis er bei Markowskis schellte. Ach, Sie sind das. Herr Tesch kommt wohl nicht mehr. Die Außenkunden habe ich jetzt, Fräulein Hedwig. Nur gut, der Tesch war vielleicht ein eingebildeter Affe. Gegen einen schlechter Gesellen kommt der wohl nicht an. Na, gehör mal schlechter. Mit einem Schlechter habe ich höchstens 2 Mal in meinem Leben gesprochen. Dann war das gestern Abend auf der Treppe wohl das 2. Mal. Gestern Abend? Ich bin jetzt schon um 9:30 in der Falle gekrochen, so müde war ich. Zum Donnerwetter ist denn der verfluchte Kerl vom Barbier immer noch nicht da. Ich eile, Herr Markowski. Guten Tag. So, bitte sehr. Na, ist Frank Seljong Erster? Na, sehen Sie mich an wie neue Bornet. Ich frage Sie, ob Frank Siljon Sieg oder Platz ist. Ich bin da nicht so bewandert, Markowski. Ich... Wieder alles futsch. Bestellen Sie mal Ihrem Chef. Wenn er mal nochmal so eine todsicheren Geheimtipps aufzwingt, ist das aus mit der Freundschaft. Neulich zahlt Revanche 18-fach. Und was sagt der Esel? Setzen Sie auf Mon Petit. Und jetzt ist Frank Siljon auch eine Niete. Sowas kann mich scheußlich ärgern. Sowas. Bei den 2-Jährigen habe ich noch nie daneben getippt. Unter der Nase müssen Sie nochmal nachrasieren. Sie haben der Jod. Sie kommen unter die Leute. Sie brauchen doch nur zu wollen, Fräulein Hedwig. Kommen Sie nach 9 noch ein bisschen vor die Tür? Ich gehe abends überhaupt nicht runter. Vielleicht am Sonntag? Wir fahren nach Treptow zu einer Freundin. Und mit Herrn ich sowieso nie aus, so was mache ich nicht. Nee, nicht mit mir, Herr Kubinke. Auch wenn Sie ein hübscher Mann sind. Aber Sie sind doch so nett, Fräulein Hedwig. Diesen Sonntag geht es wirklich nicht. Merken Sie was? Natürlich merken Sie was. Aber ich sah ihn, auch wenn ich dem Ausgang der Geschichte damit vorweggreifen tue, ich sah ihn nicht. Kurz nach 9 lagen die beiden Frisierkollegen endlich in ihrer Kammer auf den Betten. Wollen Sie mal was Hübsches sehen, Kubinke? Hier. Wo haben Sie denn die Fotos her? Heiratsvermittlung Myrtenblüte. Sie können mir raten, wenn Sie wollen. Die hier? Witwe, 23, Eigenheim, Nussbaummöbel. Landweise mit Kind. Grundbesitz vorhanden. Na, die würde ich nehmen, Herr Tisch. Na, da machen Sie zusätzlich noch einen Friseursalon auf. Lassen wir Kubinke in unserer Geschichte, Sie merken, peu à peu schiebt sie sich zusammen, auf seinem Eisenbett liegen und den Teschs Fotos wie in so einem Harem herumwirtschaften. Er vergleicht, so viel sei noch verraten, die ganze Kollektion mit seinen 3 letzten Begegnungen. Hedwig, Emma, Pauline. Nee, da kamen die Fotos nicht mit. Apropos Hedwig. Eben jetzt sitzt er bei Piesecke, dem noch nicht ganz alten Portier. Piesecke ist der väterliche Freund von Fräulein Hedwig, besonders wenn Frau Piesecke nicht da ist. Jetzt aber ist nischt mit Lachen und Scherzen, die Hedwig heult zum Stein erweichen. Aber Mädchen, was ist denn? Nun lad doch deine Sorgen ab. Rühren Sie auf, Herr Piesecke. Ich weiß, Sie meinen das gut, aber das kann man ja nicht erzählen. Das Aas, der just abschmiert. Hedwig, der Schlechter wird sich schon wieder sehen lassen. Eben nicht, hat er geschrieben. Was du nicht sagst. Sein Foto schicke ich ihm zurück. Mensch, die olle Fresse. Aber Hedwig, das schöne Foto von Schmelus Gustav. Hast du dir ganz verschandelt? Hast dir die Ohren ausgekratzt? Und das falsche Herz mit Nadelstichen durchbohrt, jawohl. Hat er dir also sitzen lassen, hm? Hier, den Brief, den kriegt er noch. Da kann er noch ganz andere kriegen. Jetzt zeig ich mal her. Sende ich hiermit Ihre fotografische Aufnahme zurück und überlasse sie Ihrem Gewissen. Ha, so ist es richtig. Hier mit ihm, dem Satan. Aber du, was wird denn nur mit dir? Da muss dir was einfallen, Hedwig. In den nächsten Tagen wundert sich Emil Kubinke, dass Hedwig, sobald er sie trifft, so stille ist und so verheult aussieht. Aber er kriegt sie wenig zu Gesicht. Und Emma und Pauline ebenso. Man hatte Arbeit und Freizeit war knapp. Emil, der sich zuerst wie eine Distel vorgekommen war, um den 3 Schmetterlinge kreisen, fühlte sich manchmal vom Glück übergangen, wenn er so die jungen Paare durch Straßen und Anlagen scharwenzeln sah. Irgendwann jedoch nimmt jede Durststrecke ihr Ende. Es kam der bewusste 18., an dem Emil Paulines Kopf frisieren durfte. So. Fertig. Na, rücken Sie mal ein Stück rum. Hier ist der Spiegel. Na? Mensch, Herr Kubinke, da haben Sie ja die reinste Märchenfee aus mir gemacht. Gefällt es Ihnen, Fräulein Pauline? Ich könnte ja wehen vor lauter Glück. Sie sind ja ein... Eine Belohnung steht Ihnen frei, Herr Kubinke. Aber das habe ich doch gern gemacht, Fräulein Pauline. Dafür nehme ich nichts. Wirklich gar nichts? Außerdem hat mich Ihr Kostüm inspiriert. Totschick. Ja, haben Sie die Goldsterne alleine geschnitten? Aus die Zwischenseiten von Steiners Paradiesbettenkatalog. Pauline! Die ist ja prachtvoll. Max, komm noch mal, sieh dir mal unsere Pauline an. Dann geh ich, Mann. Ach, ist ja fabelhaft. Wiedersehen, Fräulein Pauline. Machen, Pauline, eine echte Ritterin. Wunderbar. Nehmen Sie mal meinen alten Silbergrauen als Umhang mit. Das passt für ihn zum Maskenball. Wo ist er denn hin? Schon gegangen? Herr Kubinke? Aber Frau Löwenberg, Herr Kubinke wird ja nicht mitwollen. Ach, Pauline, das wirst du mir doch nicht erzählen wollen. Du, gehen Sie mal schnell. Was hat denn unser Mäuschen? Siehst du mal nach, Pauline? Hätten Sie das gedacht? Was Kubinke eben durch seine Schüchternheit fast verscherzt hat, das macht die Löwenberg wett. Mit einem silbernen Umhang spielt sie Schicksal. Kubinke mit Paulinen zusammen zum Ball. Ach, Kubinke, wenn du wüsstest, was dir entgeht, du würdest das Fräulein Hedwig wahrhaftig nicht anquasseln. Diese nämlich steht malerisch an einem Baum gelehnt und ruft nach dem fetten Dackel ihrer Herrschaft. Männe! Du komm bei's Frauchen. Männe! Schönen Abend, Fräulein Hedwig. Ist er nicht gekommen? Da wollt sie nur mal wollen, Herr Kubinke. Wie spät ist es denn? Noch nicht 9:30. Ich würde Sie ja gern zu einem kleinen Spaziergang einladen. Aber leider... Na gut, damit Sie endlich Ruhe geben. Aber nur eine halbe Stunde. Nicht, dass Sie das Dunkle ausnutzen, Herr Kubinke. Für irgendwelche Sachen. Hier ist es ja wirklich sehr düster. Reichen Sie mir mal Ihren Arm rüber, ich führe ihn. Haben Sie aber kalte Hände. Ich bin eben von Geburt Fisch. So sehen Sie aber gar nicht aus. Ach Sie, das sagen Sie sicher zu jeder. Ihr Männer seid alle so. Was, Männer? Was das Tier forsch loszieht. Man sieht ja reineweg nichts hier in der Dunkelheit. Männer, zurück! Herr Kubinke fürchtet sich. Also Sie merken, Herr Kubinke, das Aas pariert nicht. Ja, passen Sie auf Ihre guten Schuhe auf. Hier ist nicht gepflastert. Nur gucken Sie mir schon auf die Beine. Also mit Ihnen kann ich wohl ja nicht mehr weitergehen. Aber Fräulein Hedwig. Also die da, die zwei da auf der Bank, die scheint ja nötig zu haben. Ja, schön ist es hier. Sehen Sie mal die Zweige. Bald wird's wieder grün. Also so nach Feierabend in die frische Natur zu gehen. Was, Fräulein Hedwig, kann man sich Schöneres vorstellen? Auf so eine zweideutige Frage antworte ich nur wirklich nicht. Oh. Was haben Sie denn? Ich glaube, ich habe mit Bein verknackt. Oh, hier ist eine Bank. Da haben wir aber Glück im Unglück. Ich stütze mich mal auf ihn. Ja. Sie dürfen sich auch setzen. Geht's wieder? Hm. Was machen Sie denn so sonntags? Was Schönes und nichts kostet. Ich gehe gern ins Theater. Schiller besonders. König, Maskenball ist besser. Gehen Sie eigentlich schon ins 20. Jahr? Und ob, 22. Du nicht beis Militär? Oh, vielleicht kann ich gar nicht. Ach so. Nee, gesund bin ich. Aber mein Chef will mich reklamieren. Sie haben so einen gebildeten Ausdruck an sich. Naja, ich war ja ein paar Jahre auch auf höherer Schule. Oh, da haben Sie sich auch schöne Rücklagen. Wie der Sohn von meiner vorigen Herrschaft. Eigentlich wollte ich ja gar kein Barbier werden. Na, Barbier ist doch gut. Da haben Sie immer was zu tun. Barbier ist genauso gut wie schlechter. Ja, oder Bäcker oder Maurer und so weiter, wa? Fühlen Sie mal hier, was ist denn das? Ah, die Milz. Nicht doch. Ich bin doch so kitzlig, Herr Kubinke. Ach, Emil. Du und ich so zart. Aber Fräulein Hedwig, Ihr gutes Kleid verknautscht doch ganz. Ach, Emil, du kleiner Dussel, lass doch das Kleid knautschen. Menschenskinder, das ganze Kleid ist zerknautscht. Was sollen die Leute denken? Aber Hedwig... Machen sie schon jense vor, wenn die uns hier sehen. Ja, aber Hedwig, ich... Ja, schon gut, Herr Kubinke. Bleiben Sie hübsch gesund und fallen Sie nicht im Briefkasten. Na, Kubinke, Sie alter Matador. Haben Sie eine Erbtante namens Hedwig? Nein, wieso? Nur, was Sie so zusammen fantasiert haben heute Nacht. Hedwig, Hedwig, haben Sie immer gerufen. Aber ich fantasiere nie. Na, tun Sie doch nicht so. Hab Sie ja gesehen, gestern Abend. Mich? Na, nicht nur Sie. Nehmen wir die Koteletten ein Stückchen höher, mein Herr. Mhm. Dann genieren Sie sich doch nicht, Herr Kubinke. Ist doch wirklich eine ganz, ganz fesche Person. Also ich weiß nicht, was Sie wollen. Vor den Kunden hier. Herr Kubinke, Sie haben heute so langsame Bewegungen. Bei den Mädchen scheinen Sie fixer. Na, Mister, das kann man einem Mann nicht übel nehmen. Wenn ich die Wahl habe zwischen Arbeit und Mädchen, ich gehe bei den Mädchen. Na, sehen Sie, Herr Kubinke. Sie stoßen noch auf Mitgefühl seitens der Kundschaft. Dann lassen Sie sich mal das Ohr nicht abschneiden bei unserem schlaffen Topadour. Verzeihen Sie, Herr Zidron, aber ich sehe keine Veranlassung. Also quasseln Sie nicht. Wenn Sie mit dem Herrn fertig sind, ist es 9. Machen Sie sich auf Ihren Geschäftsgang, Herr Kubinke. Tag, Herr Kubinke. So eilig heute? Immer, Herr Piesecke, immer. Herr Löwenberg wartet ungern. Ah, ich dachte schon, Sie wollen zu der Hedwig. Welche Hedwig? Na, die Oma vom alten Fritzen. Na, tun Sie doch nicht so, Herr Kubinke. Ich hab Sie doch gestern gesehen. Wenn Sie sich mal nicht versehen haben, Herr Piesecke. Ich glaube nicht. Tag, Herr Kubinke. Guten Tag, Pauline. Sie waren ja gestern mit einem Mal fort. Ach, na ja, ich wollte mich von Ihren Herrschaften nicht ins Gespräch ziehen lassen. Und da... Haben Sie sich gut amüsiert? Ihnen ist es doch gleich, ob ich mich amüsiert habe oder nicht. Aber Fräulein Pauline... Sie haben schon recht. An die Hedwig ist mehr dran als an mir. Aber das verstehen Sie falsch. Wir sind nur so ins Gespräch miteinander gekommen und... Da sind wir ein Stück auf und ab gegangen. Warum Sie mir das erzählen? Bei mir war es jedenfalls sehr schön gewesen. Und schon guckt Kubinke belämmert aus der Wäsche. Tja, das menschliche Herz ist eben wie eine Ware. Und wer meint, die eine Schale ist unten und bleibt unten, klacks, fällt in die andere Schale etwas von Gewicht. Und hast du nicht gesehen, steigt unsere Schale wie ein Vogel hoch in die Luft. Unter Wehen sind sie für einen kurzen Moment gleich hoch und dann sinkt die andere. Wenn Sie nicht genau wissen, wie und was ich meine, bei Kubinken war der Vorgang mit der Schale zweimal erfolgt. Eben bei Löwenmärs geriet die Hedwig nach unten in den Dämmer der Vergessenheit und jetzt, als er vor ihr stand, geschah dasselbe ihr Paulinensbild. Sie können wohl nicht dafür. Sie kriegen den Finger wohl ja nicht wieder vom Knopf runter. Aber Hedwig, was soll denn das? Na, wir sind doch... Der Herr wartet. Kommst du heute Abend? Der hat schon zweimal nach Ihnen gefragt. Wann bist denn du unten? Mit Ihnen jeg überhaupt nicht mehr. Sie werden immer gleich so gewöhnlich. Aber Hedwig... Du hast flott rangewidert, junger Mann. Was Sie zu erzählen haben, das können Sie heute Abend noch erledigen. Sehen Sie? Herr Kubinke geht ja mit Löwenbergs Pauline. Und nicht doch. Ja, getroffene Hunde bellen. Also vor nächsten Sonntag habe ich nicht frei und da gehe ich schon mit Emma ins Strandschlösschen tanzen. Sie können ja auch gehen, wenn Sie wollen. Nun machen Sie endlich Rin zu Markowski. Einen schönen guten Morgen, Herr Markowski. Emma! Emma, mach's Fenster auf! Was ist denn? Kommst du Sonntag mit ins Strandschlösschen tanzen? Mit wem willst du gehen? Mit dem kleinen Barbier. Der Mensch ist zwar verrückt, aber jed hat er. Meinst du? Und wie? Wer sollst du vornehmen? Na siehste, versetzen können wir dann allemal noch. Und falls Sie jetzt denken, die Fronten sind klar, so haben Sie sich geirrt in meiner Geschichte. Vorm Schluss ist bei mir nie was klar. Denn... dass jetzt nun in dem Moment die Emma Kubinken bei seinem Rückweg von Markowskis im Treppenhaus begegnet, dürfte ja wohl kein Zufall sein. Sie rennen ein Jahr glatt um, Herr Kubinka. Ach, Fräulein Emma. Guten Tag auch. Und Ihre Augen leuchten wie ein Tannenbaum. Hat Ihnen die Hedwig Versprechungen gemacht? Ich bitte Sie. Wissen Sie, Herr Kubinka, sieht mir ja nicht an, ja? Aber Sie sind doch ein attraktiver Mann, nicht wahr? Also an Ihrer Stelle würde ich mich mit so einem Trampel wie Hedwig nicht einlassen. Sie können doch ganz andere kriegen. Wissen Sie jemand? Na, Sie brauchen sich doch nur umzusehen. Alle Wetter, Kollege. So jung und schön wie Sie möchte ich auch mal sein. Ja, also dann auf Wiedersehen, Fräulein Emma. Wiedersehen, der Herr. Wiedersehen. Zackig, was? Ja, das lässt sich sagen. Mit wem gehen Sie denn nur aus am Sonntag? Mit der Emma oder mit Hedwig? Also entschuldigen Sie, Herr Tesch, aber ich bin auf dem Wege zu Außenkunden. Ja, ja, ich weiß. Ich erkunde mir nach Ihrem Glück und nach weiter nichts. Mit wem gehen Sie denn nur am Sonntag? Mit Fräulein Emma. Menschenskind, so werden Sie jetzt vielleicht denken, ist der Tesch aber besorgt um den Kubinke. Und wenn Kubinke reinrasseln sollte mit einer von den beiden Hübschen, dann hat der Tesch da auch eine Aktie dran. Wenn Sie aber wissen, was der Tesch in seiner Brieftasche trägt, würden Sie den Fall anders einordnen. Da hat er nämlich eine Abschrift von einem Brief, den er vor einer Woche abgeschickt hatte. Sie erinnern sich vielleicht an die Bilderkollektion, die damals dem Kubinke von Tesch vorgelegt worden war. Lauter Märchens. Und nun hatte Tesch also auf eine von den Zuschriften reagiert. Sehr geehrtes Fräulein, für Ihre liebenswürdige Antwort auf meine Anzeige unter Kennwort ewig dein 186, meinen verbindlichsten Dank zuvor. Ich beehre mich, Ihnen den Vorschlag unterbreiten zu können, zu einer Unterredung persönlichen Charakters zusammentreten zu sollen. Jede gewünschte Vertraulichkeit wird hiermit garantiert dergestalt, dass ich diesen Sonntag präzise 6:30 Uhr am Abend über mein bescheidenes Zimmer verfüge, welches zur angenehmen Jastlichkeit herzurichten sich eifrig bemüht, Ihr Friedbert Jörg Tesch, Barbier im 5. Gesellenjahr bei Firma Zidorn. Oh, schon gleich 6 Uhr. Nehmen Sie mal ruhig meinen neuen Binder. Ja, aber... Oh, der steht in Ihre Tatsache. Und Sie? Möchten Sie nicht auch ausgehen? Och, so ein besinnlicher Sonntagabend für mich allein ist ja auch was Schönes. Warten Sie mal, hier hängt ein Fussel. Ja, nun denn, bon plaisir. Bon plaisir, Herr Tesch. Sehen Sie, Sie sind halt doch klüger als ich. Erhebliche Mühe, Fräulein Pauline. Der schon zur Türe raus, schnucklig wie so ein Fasan. Der sucht sein Glück an andere Stellen. Ich hab Sie nicht um Ihre Meinung gefragt, Herr Piesecke. Jo, ich hab ja auch nur laut gedacht, Fräulein Pauline. Sehen Sie, junger Mann? Es ist ein Trauerspiel. Undank ist der Weltlohn. Sie sehen aus wie einer, der alt aufschreibt. Wa? Können Sie ruhig aufschreiben. Ne? Undank ist der Weltlohn. Ne? Mit eigenen Händen. Mit eigenen Händen habe ich sie aus der Gosse aufgehoben. Es ist ein Trauerspiel. Hey, wird, hey! Hey, hier zwei große Helle und was zum Nachspielen. Hier, sagt du. So ist er wohl nicht mehr bedienen, was? Nun bewahren Sie doch Ruhe, mein Herr. Der Kellner, der ist doch auch nur ein Mensch. Was hast du gesagt? Du komm her, du Arsch, du. Du, dir klapp ich ein Stuckatur runter heute, Gerino. Oh, lassen Sie mich doch umgehend los, sonst... Was hast du gesagt? Du Holzbiester! Kommen Sie schnell, dass ein Mann verkloppt werden! Schon wieder! Die Stuckatur, sagst du, lassen Sie los! Gustav, gucke mal! Ganz auseinander! Was hast du gesagt, du? Raus! Ich guck mir hier um! Ja, aber draußen! Die Stuckatur hat er gesagt! Vielen Dank, meine Damen. Aber Fräulein Hedwig, du, Sie auch hier? Ich habe Sie am ersten Moment gar nicht erkannt. Namt, Herr Kubinke. Namt auch, Fräulein Emma. Sie sehen ja beide aus wie die große Welt. So? Meine Frisur ist heute ziemlich geschludert gegen sonst. Sind Sie schon lange hier? Na, da hat der besoffene Hund aber Glück gehabt. Ich wollte ihm gerade eine drücken. Na gut, dass man ihn rausgeschmissen hat, sonst hättest du ja sicher noch Blut gegeben. Tja, auf Emma, ich darf an sowas ja nicht denken. Kommen Sie mit rüber an unseren Tisch? Ich denke, wir wollen zum Hohenzollernjarten. Hier ist doch nichts los. Hör mal. Zum Hohenzollernjarten ist auch nichts los. Können wir auch hier bleiben. Hören Sie, Herr Kubinke? Walzer. Jawohl, Fräulein Emma. Wenn ich bitten darf. Sehr gut, Herr Kubinke. Sie sind wohl oft tanzen. Selten, äußerst selten. Aber Sie legen auch eine gute Sohle vor. Ach, nicht der Rede wert. Aber soweit muss ich ehrlich sein. Also besser als der kleine Knubbel, die Hedwig, tue ich eine allemal tanzen. Sehen Sie, da dreht sie sich mit einem Briefdreher. Das ist ihre neue Anschaffung. Tatsächlich? Interessiert Sie's? Keine Spur. Ach, Sie sind anderweitig gebunden. Nee, ich will mich innerlich frei halten. Für eine richtige Herzensbildung. Das haben Sie schön gesagt. Wie ein Gedicht. Mann, mir schwitzt wie ein Affe. Soll ich Ihnen eine Limonade kommen lassen? Na, fertig? Fräulein Emma tanzt ausgezeichnet. Tja, so was kann sie. Eine Limonade, Fräulein Emma? Bloß das nicht, Herr Kubinke. Also für mich Schnitzel mit Bratkartoffeln. Ich bin auch so frei. Ach so, ja. Herr Kellner! Zwei Schnitzel und eine Schinkenstulle und drei Bier. Ja. Sie haben ja ein ganz apartes Spitzentuch, Fräulein Emma. Echt? Erbstück. Haben Sie sich verschluckt? Eine Erbkrankheit, Herr Kubinke. Damenwahl! Wenn Schnitzel kommt, bin ich wieder da. Sie glauben ja nicht, Herr Kubinke, was meine Freundin für eine gewöhnliche Person ist. Wie ein gebildeter Mensch wie Sie. Ach, wollen wir auch? Ja, sehr gern. Tja, wie Sie überhaupt mit so einer wie Hedwig verkehren können, verstehe ich nicht. Aber Fräulein Emma, wirklich, also ich... Vorsicht, Sie drängen uns ja glatt ab. Hey, pass auf, du Jüngling mit dem Balkonkrano. Was ist denn, hat er dir hier am Schatz? Sie haben wohl keine Ohren, was? Spiel dir mal nicht auf Schmelo. Schlechter Ede. Ach, die lange Emma. Hast du ja einen feinen Chevalier geangelt. Im Übrigen, Sie hätten auch Obacht geben können. Ja, pass auf, da, dass ich deine Ede auf die süße Schnauze haue, du Bartkratzer verfluchter. Da. Na, meinen Sie, ich hätte Angst vor Ihnen, Herr Schmelo? Herr Schmelo, was soll es denn da? Los, komm mal mit raus, da. Ich massiere da kalt Daumen. Tanzmeister! Kommen Sie her, Kubinke, für den sind wir doch viel zu schade. Frechheit sowas. Sehen Sie? Hedwig futtert schon. Na, Hedwig? Schon fertig mit's Tanzen? Was denn? Was denn? Du siehst dir ganz käsig aus. An dem Schnitzel muss was dran gewesen sein. Ich bin gleich zurück. Das Schnitzel sah aber ganz vorzüglich aus. Mensch, jetzt muss ich aber lachen. Ich sah ja immer, es passieren die tollsten Geschichten. Ausgerechnet Hedwig, das kaltschnäuzige Luder. Also ich bin mir sicher, das Schnitzel ist frisch. Herr Kubinke, Sie sind köstlich. Ich glaube Ihnen, Sie müssen sich nicht die geringsten Gewissensbisse machen. Nee. Aber das Schnitzel ist wirklich nicht schuld. Keine Sorge. Wollen Sie nicht mal nach ihr sehen? Ach, was? Heute sind wir lustig. Polka, Herr Kubinke. Gestatten Sie, Fräulein Emma? Nee, Herr Kubinke, Irrtum. Wir gehen immer geradeaus, wo es schön beleuchtet ist, mit links und rechts in die Büsche. Das machen Sie sich mal leicht ab. Aber Fräulein Emma, nun seien Sie doch nicht so. Sie drücken mir ja die Luft ab, Herr Kubinke. Das kommt wer? Nun machen Sie doch nicht so verliebte Nasenlöcher. Sie fürchten sich vors Dunkel, Fräulein Emma. Ist das wahr, dass Sie eine Menge Geld auf Kante haben? Ich? Na, Sie sind doch was Besseres. Das merkt man doch, so ein schön Autoschall wie Sie hat keiner im ganzen Karri. Nun, ich habe für eine kurze Zeit eine höhere Schule besucht, aber Geld... Geld möchte ich selbst erst haben. Das sagen wir mal, sie reichet aus. Ich habe meine Vorstellung vom Leben, Fräulein Emma, fest umrissen. Geld ist dazu natürlich nötig. Sehen Sie, Sie drängen mir ja schon wieder ab. Ach, vielleicht könnten wir doch noch ein wenig vor der Haustür stehen bleiben. Hm? Wo uns ja jeder kennt. Das macht mir nichts. Aber mir. Kommen Sie durch die Hintertür. Fräulein Emma. Hey, Herr Kubinka. Nicht doch, das dürfen Sie doch nicht. Nicht hier, wo Herr Piesecke sonntags immer seinen Rundgang durchs Haus macht. Aber Fräulein Emma, na, Sie können doch nicht schon weg wollen. Kommen Sie rauf zu mir, ich koche noch eine Tasse Kaffee. Und Ihre Herrschaften? Ach, er ist so gut und die Olle ist auch weg. Sonntags kommt die nie vom nächsten Morgen. Leise, Emilchen. Knarre doch nicht so. Emma! Ruhe! Los, rein mit dir! Hat er nicht ein Geräusch? Alles doch schon da. Können wir nicht in die Küche? Hier links, Emilchen. Links ist mein Zimmer. Das ist nun das Ende von Kubinkes großem Sonntag. Jetzt ist er hinter Emmans Zimmertür verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Und eine Grabesruhe ist in dem ganzen Hause. Übrigens, die Olle von Emman, die Frau Pamela Gersdorf-Nansen, kam wie gewohnt erst gegen fünfe. Da hätten die beiden also gut und gerne ihren Kaffee in der Küche einnehmen können und hätten nicht in Emmans Zimmer gemusst. Lange haben sie dort Kaffee getrunken. Jedenfalls schlich Kubinke erst jeden Sechse am frühen Morgen in seine Kammer hoch, wo Herr Tesch seelenruhig schnarchte. Bevor unser Barbier in einen kurzen, todesähnlichen Schlaf sank, dachte er noch: Die Emma ist eine schöne Frau. Hedwig eigentlich auch. Hedwig ist runder. Und Pauline? Wie wohl die Pauline ist? Pauline ist eigentlich die Allerschönste. Ende des ersten Teils. Kubinke, nach dem gleichnamigen Roman von Georg Herrmann. Erzähler Norbert Christian. Kubinke, Edgar Stecher. Hedwig, Doris Abesser. Emma, Renate Richter. Pauline, Dorit Gäbler. Tesch, Hans-Joachim Hanisch. Ziedorn, Walter Lendrich. Piesecke, Werner Lierk. Markowski, Gerd Ehlers. Löwenberg, Erhard Köster. Frau Löwenberg, Marianne Wünscher. Regie, Werner Grunow.